Warst du die ganze Nacht wach? Na, hoffentlich hat es sich gelohnt. Ich mache mir Sorgen, dass diese Krankheit ansteckend ist. Aber ein Mensch wird doch nicht blind, nur weil er einen Blinden ansieht, Liebling. Es gab auch noch keinen Blinden ohne augenscheinlichen Grund für die Erblindung. Und? Und jetzt gibt es schon mindestens zwei. Sag, dass das nicht wahr ist, Liebling. Geh weg! Geh weg! Komm mir nicht zu nah! Ich kann dich anstecken. Ich Idiot. Ich Schwachkopf von einem Arzt. Ich hätte in der Praxis bleiben sollen, bei geschlossener Tür. Bitte hör auf. Lass mich! Lass mich! Lass mich! Nein! Nein, ich lass dich nicht! Ich muss sofort das Gesundheitsministerium informieren. Was willst du denn? Durch die Gegend stolpern und an die Möbel stoßen, während ich unter einer Kristallglocke sitze und zuschaue? Weiß. Die Stadt der Blinden von José Saramago. Hörspielfassung und Regie Alexander Schumacher. Ihr seid die Fot, also stellt euch clever an, dann habt ihr die besten Plätze. Na komm, was hilft's? Und keine Sorge! Nimm meine Hand, ja. Gesellschaft gibt's bestimmt noch. Gut. Los, weiter! Ich gehe vor. Gleich kommt der Teil. Kannst du was sehen? Folgt ihm bis zu den Stufen. Es ist taghell. 6 insgesamt. Überall brennen Neonlampen. Wenn sich das Seil teilt, geht er nach rechts. Was siehst du? Einen Saal mit 2 Reihen Betten. In den linken Saal. Alles kommt in Grau gehalten. Infizierten. Betten, Decken, Kissen. Und nun? Du setzt dich. Und ich schaue mich um, ja? Ja. Geh nun. Geh. Mehrere Säle. Lange, schmale Korridore. Kleine Räume. Eine Toilette voller verkrusteter Fäkalien. Zellen, bis zu 2 Meter hoch gepolstert und darüber bis zur Decke mit Kork ausgelegt. Zwangsjacken. Man hat uns weggesperrt. In eine Irrenanstalt. Achtung, Achtung! Die Regierung bedauert, dass sie gezwungen ist, auf energische Weise auszuführen, was sie als ihr Recht und ihre Pflicht ansieht, um in der gegenwärtigen Krise mit allen Mitteln die Bevölkerung zu schützen. Die Entscheidung, alle betroffenen Personen zusammenzuführen, auch die, die in irgendeiner Weise mit den Erblindeten in Kontakt gestanden haben, wurde nicht ohne gründliche Überlegung getroffen. Nun einige Anweisungen. Erstens, das Licht wird immer anbleiben. Jeglicher Versuch, die Schalter zu manipulieren, ist sinnlos. Sie funktionieren nicht. Du bist nicht blind. Was willst du denn hier? Ich werde den Soldaten sagen... Vergiss es einfach, ja? Ich kann dich nicht zwingen. Eben. Und wahrscheinlich werde ja auch ich bald nichts mehr sehen. Das ist alles ein Wahnsinn. Das ist es wohl. Wir sind in einer Irrenanstalt. Zweitens, ohne vorherige Erlaubnis, das Gebäude zu verlassen, bedeutet den sofortigen Tod. Drittens, in jedem Raum gibt es ein Telefon, das ausschließlich dazu benutzt werden kann, um von der Außenwelt Nachschub an Hygiene- und Reinigungsartikeln zu fordern. Viertens, es wird die Wahl eines Verantwortlichen für jeden Schlafsaal empfohlen. Fünftens, 3-mal täglich wird Essen am Eingang deponiert, rechts und links jeweils bestimmt für die Infizierten und jene, die unter dem Verdacht der Ansteckung stehen. Sechstens, alle Reste wie Kisten, Teller und Bestecke müssen verbrannt werden. Siebtens, verbrannt wird im Innenhof oder in der Einfriedung um das Gebäude. Achtens, die Internierten sind verantwortlich für die negativen Folgen dieser Brände. Und neuntens, im Falle eines Brandes, sei er zufällig oder absichtlich, wird die Feuerwehr nicht eingreifen. Wer kommt da? Eine junge Frau und zwei Männer. Beschreib sie mir. Die Frau trägt eine Sonnenbrille. Der Mann ist wohl Mitte 20, groß und schlank. Und der andere scheint so um die 40 zu sein. Brille, kariertes Hemd, Halbglatze. Ich war wohl der erste Blinde überhaupt. Ich stand mit meinem Wagen an der Ampel und habe auf Grün gewartet. Es war rot. Es wurde orange, dann grün und plötzlich war alles weiß. Und ich war blind. Einfach so. Ich habe geschrien, hatte Panik, allein im Auto, auf der Straße. Blind. Ein Passant hat mir dann geholfen und mich nach Hause gefahren. Und dann hat er mir mein Auto geklaut. Zehntens. Die Internierten können im Krankheitsfall mit keinerlei Intervention von außen rechnen. Elftens. Im Todesfall begraben die Internierten ohne Formalitäten die Leiche in der Einfriedung. Zwölftens. Als Verbindung zwischen dem Flügel der Erblindeten und dem der Infizierten dient der Mittelteil des Gebäudes, der, durch den sie hineingekommen sind. 13. Die Infizierten, die Erblinden, werden sich sofort in den Flügel der bereits Erblindeten begeben. 14. und letztens, diese Mitteilung wird täglich zur selben Zeit für die Neueingetroffenen wiederholt. Die Regierung und die Nation erwarten, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Gute Nacht. Hallo? Wie viele seid ihr? Hier sind wir zu zweit. Drei, glaube ich. Ich? Wer noch? Warum sprechen die anderen nicht? Ich bin noch hier. Und ich? Die Männer benehmen sich sehr eigenartig, als fürchten sie sich voreinander zu erkennen zu geben. Angespannt, verkrampft mit vorgestrecktem Hals, als schnupperten sie etwas. Ich hatte nichts Schlimmes. Eine einfache Konjunktivitis. Der Doktor wollte mich rasch heilen. Es war dunkel, als ich aus der Praxis kam. Die Sonnenbrille ließ ich auf, wegen der Straßenbeleuchtung und der Reklame. Ich fuhr mit dem Taxi in so ein gewisses Hotel. Ein Rendezvous, Sie wissen schon. 10 Minuten später war ich nackt. Nach 15 Minuten stöhnte ich. Nach 18 flüsterte ich Liebesworte. Nach 20 war ich außer mir. Nach 21 zerbarst mein Körper vor Lust. Ich schrie jetzt, jetzt, jetzt. Und als ich wieder bei Bewusstsein war, sah ich immer noch alles weiß. Wir sind hier isoliert. Und ohne Hoffnung rauszukommen, wenn nicht ein Mittel gegen diese Krankheit entdeckt wird. Ich kenne Ihre Stimme. Ich bin Arzt. Augenarzt. Dann sind Sie der Arzt, bei dem ich gestern war. Ich war auch bei Ihnen. Es wird mich treffen. Vielleicht wäre es wirklich sinnvoll, uns zu organisieren. Ich bin dafür, dass Sie der Verantwortliche sind. Wozu ist denn ein Arzt ohne Augen und Medikamente noch gut? Sie haben die nötige Autorität. Ich finde, du solltest annehmen, wenn alle einverstanden sind. Im Moment sind wir hier nur zu fünft. Aber jeden Tag werden wir mehr sein. Und es ist kaum anzunehmen, dass die Neuen eine Autorität anerkennen, die sie nicht gewählt haben. Ja, dann wird es schwierig. Und wir können uns glücklich schätzen, wenn es nur schwierig wird. Dieser Kerl ist schuld an unserem Unglück. Könnte ich ihn nur sehen, ich würde ihn erledigen. Wer sind Sie? Er hat mich nach Hause gebracht und dann mein Auto gestohlen. Das stimmt nicht, nichts habe ich gestohlen. Oh doch, das haben Sie. Wo sind denn Ihre Zeugen, Die will ich erst mal sehen. Das führt doch zu nichts. Das Auto steht draußen und ihr seid hier drin. Denkt daran, dass wir hier zusammenleben müssen. Was immer passiert, ich bleibe nicht in der Nähe dieses Schlitzohrs. Schluss damit! Lassen Sie diesen Mann in Frieden! Komm gut. Ihre hatte keine böse Absicht, als ich dem Blinden im Auto meine Hilfe anbot. Im Gegenteil, war nur einem Gefühl von Nächstenliebe und Großzügigkeit gefolgt. Aber er kam vom Regen in die Traufe. Nee, da war schon Reue. Und auch überall Polizei, fühlte mich verfolgt. War am Ende meiner Nerven. Fast erstickt bin ich in seinem Auto. Muss meinen Kopf klar kriegen. Wollt mal eben nur um den Block gehen, durchatmen. Bin noch keine 30 Schritte gegangen, da habe ich nichts mehr gesehen. Nur noch weiß. Ich muss auf Klo. Urplötzlich spüren alle dieses heftige Bedürfnis. Die Toilette. Ich gebe vor, mich an den Geruch zu erinnern. Rate ihnen, sich den Weg einzuprägen. Eine kleine Karawane. Hand in Hand. Ja. Unterwegs ein ganz privates Geschäft in aller Öffentlichkeit zu erledigen. Hey! Oh, was ist los? Und die Dame weiß nicht, wo sie ihre Füße hinsetzt. Und du deine Hände! Er hat mich begrapscht. Was denkt er eigentlich, wer ich bin? Ich blute wie ein Schwan. Warum wohl? Sie hat ihm ihren Stilettabsatz in den Oberschenkel getreten. Überall ist Blut. Die Wunde sieht böse aus. Und wir haben weder Mull noch Verbandsmaterial. Kein Desinfektionsmittel, nichts. Unter Umwegen, um nicht aufzufallen, bringe ich ihn zur Küche. Schmutziges Wasser. Lauwarm, abgestanden. Als hätte es lange vor sich hingefault. Ich versorge die Wunde mit seinem eigenen Unterhemd und bringe ihn zurück zu den anderen. Im Schlafsaal zähle ich laut die Betten in beiden Reihen. So findet jeder schneller zu seinem Platz und wir beziehen notdürftig Quartier. Endlich wird es etwas ruhiger. Jeder richtet sich ein, so gut es geht. Alles in Ordnung. Wie geht es dir? Ich bin okay. Unsere erste Stunde. Ja. 5 Menschen. Weggesperrt in eine Irrenanstalt. Und das ist nur der Anfang. Mach die Augen auf. Ich hab Angst. Das hilft aber nichts. Mach die Augen auf. Das Licht ist anders. Eine andere Helligkeit ist da. Durch die Augenlider. Das ist die Morgendämmerung. Oder das milchige Meer, in das meine Augen eintauchen. Mach die Augen auf. Ich werde bis 10 zählen und am Ende die Augen aufschlagen. Das hast du schon 2-mal nicht getan. Mach die Augen auf. Ich sehe. Es ist die Dämmerung. Noch schlafen alle. Wie weit wir von der Welt entfernt sind. Und es wird nicht lange dauern. Dann wissen wir nicht mehr, wer wir sind. Wir werden uns nicht einmal mehr daran erinnern, wie wir heißen. Der kleinste Unfall kann hier zu einer Tragödie führen. Vielleicht warten die Militärs ja nur darauf, dass wir hier einer nach dem anderen draufgehen. Wie fühlen Sie sich? Beschissen. Fast hätte ich, lassen Sie mal sehen, gesagt. Sie glühen. Die Matratze voll mit Blut. Das schwarze Loch der Wunde mit geschwollenen Rändern. Da sind sie. Wir sind hier zu fünft. Wie viele seid ihr? Wir sind aufgewacht und waren blind. Da haben sie uns kurzerhand rausgeschoben. Am besten, ihr gebt euch Nummern und jeder sagt, wer er ist. Ich bin Polizist. Eins. Zwei. Ich bin Taxifahrer. Apothekengehilfe. Drei. Vier. Ich bin Zimmermädchen in einem Hotel. Fünf. Ich bin Büroangestellte. Das ist meine Frau. Meine Frau? Wo bist du? Hier. Sag mir doch, wo du bist. Hier. Ich bin hier. Hier. Oh, hier bin ich. Ich bin hier. Welch Wirrsal. Der Apothekengehilfe verkaufte der Frau mit der Sonnenbrille die Augentropfen. Der Taxifahrer fuhr den ersten Blinden zur Praxis meines Mannes. Und der Polizist fand den Autodieb weinend wie ein verlorenes Kind. Und das Zimmermädchen war die Erste, die das Zimmer betrat, als die junge Frau mit der dunklen Brille schrie. Doktor, bitte, bitte helfen Sie mir. Ich habe solche Schmerzen. Ich kann sie nur abtasten. Ohne Medikamente, ohne sauberes Wasser, können wir nur hoffen, dass die Entzündung von selbst abklingt. Oh. Ihre Hand glüht. Das ist alles meine Schuld. Ich bitte Sie um Verzeihung. Schon gut, schon gut. So ist das im Leben. Ich habe auch getan, was ich nicht hätte tun sollen. Achtung, Achtung! Das Essen wurde am Eingang deponiert. Ebenso Hygiene- und Reinigungsartikel. Zuerst treten die Blinden raus. Der Flügel der Infizierten wird zu gegebener Zeit informiert. Achtung, Achtung! Das Essen wurde am Eingang deponiert. Wir müssen raus. Raus. Die haben gesagt, wir sollen rauskommen. Die werden mir helfen. Wohin wollen Sie? Hast du nicht gehört? Die haben gesagt, die Blinden sollen rausgehen. Ja, aber nur, um das Essen zu holen. So? Versuchen Sie zu schlafen. Ich will zur Tür. Ich muss nach Medikamenten fragen. Sofort zurück! Ich habe Befehl zu schießen. Jemand hat sich am Bein verletzt und hat eine schwere Infektion. Wir brauchen Medikamente. Niemand wird das Gebäude verlassen. Und hinein kommt nur Essen. Aber wenn sich die Infektion verschlimmert, wird er sterben. Und? Was geht's mich an? Sie brauchen gar nichts sagen. Tiere. Sie behandeln uns wie Tiere. Warum muss ich als Einzige dieses Elend sehen? Wie durch ein Mikroskop sehe ich Wesen, die mich nicht einmal erahnen können. Unwürdig. Obszön. Es vergehen Stunden. Der Verwundete stöhnt regelmäßig. Sein Stöhnen klingt wie nach einem erstickten Anlauf, als wachse sein Schmerz ganz plötzlich an, bevor er ihn fassen und an der Grenze des Erträglichen halten kann. Wie eine Viehherde, panisch desorientiert, getrieben, aneinanderstoßend, hilflos tastend, stolpernd, fallend, so taumeln sie in den Saal, als würden sie von draußen von einer Planierraupe hereingeschoben. Unser Saal fasst nur gut die Hälfte von ihm. Und so schluckt die Masse der Neuankommenden den Polizisten, den Apothekengehilfen, das Zimmermädchen und den Taxifahrer, reißt sie mit sich zurück in die Gänge, die Korridore, in den gegenüberliegenden Saal. Sie wollen ein Bett. Nur die Frau des ersten Blinden schafft es, bei ihrem Mann zu bleiben. Neu? Der Saal ist voll. Verflucht. Ich will helfen, aber für einen Arzt reichen die Hände nicht. Ein Arzt heilt mit Medikamenten, mit Drogen. Ich habe nicht einmal Augen, um eine Blässe wahrzunehmen. Psst, beruhige dich. Angenommen, es gibt keine Schwierigkeiten mit der Lieferung des Essens. Woher sollen die Leute draußen immer genau wissen, wie viele wir hier drin sind? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wie werden die hygienischen Probleme gelöst werden? Ich rede schon nicht einmal mehr davon, wie wir uns waschen können, blind, ohne jede Hilfe. Eine einzige Toilette. Nur eine einzige. Und die verstopft. Und das Ganze hier wird zu einer Kloake. Ich weiß es nicht. Mein Gott, mein Gott. Wie fehlen uns unsere Augen. Sehen. Ja. Auch wenn es nur vage Schatten wären. Vor einem Spiegel einen dunklen Umriss erkennen und sagen können, da, da, das ist mein Gesicht. Sagen Sie mir, wie Sie sich fühlen. Schlecht. Haben Sie Schmerzen? Ja. Ja und nein. Wie meinen Sie das? Mein Bein brennt. Aber es ist, als wäre es nicht mein Bein, es heißt von meinem Körper abgetrennt. So als läge ich hier und würde dem Bein das Brennen zukommen. Das ist das Fieber. Versuchen Sie zu schlafen. Ich weiß, dass Sie sehen können. Sie irren sich. Wie kommen Sie darauf? Ich brauche Sie nicht zu täuschen. Aber keine Sorge, ich sag nichts. Schlafen Sie jetzt. Schlafen Sie. Sie trauen dem Wort von dem Gauner nicht. Ich vertraue Ihnen doch. Warum sagen Sie mir da nicht die Wahrheit? Morgen werden wir uns unterhalten, okay? Schlafen Sie jetzt. Gut. Morgen. Wenn ich dann noch lebe. Sie dürfen nicht das Schlimmste denken. Tue ich aber. Oder das Fieber denkt für mich. Was war das? Verflucht sind diese Schmerzen. Sich aus dem Bett. Kann ich weiter? Faul. Robbt langsam Richtung Tür. Wird sicher nicht nützen. Aber ich muss es versuchen. Ich muss ihm nach. Vielleicht braucht er Hilfe. Und wenn sie mich zurückschicken oder gar... Er folgt dem Seil Richtung Tor. Rückwärts. Sich mit den Händen in kurzen Intervallen vorwärts hebend. Tag oder Nacht? Gleich stößt er mit dem Rücken ans Tor. Ich bin am Tor. Der Wachmann hat ihn entdeckt. Ich bin am Tor. Wer ist da? Hallo! Was soll das? Zeigt euch, ihr Scheißblinden! Was macht er da bloß? Wer ist da? Zeigt euch! Oder ich schieße! Wir haben den Dieb auf Befehl des Sergeanten vom Hoftor zu entfernen. Er ist in einem entsetzlichen Zustand. Gesicht und Schädel von Schüssen zerfetzt. Wir müssen ihn beerdigen. Aber womit? Gibt es denn irgendwo einen Spaten? Oder eine Hacke? Unter meinem Bett liegt eine Eisenstange. Damit könnte es vielleicht gehen. Ja, vielleicht... Sollten wir die Soldaten nach einer Hacke fragen? Es ist nur meine Schuld. Er ist nur tot, weil er mir an die Brust gefasst hat. Nein, so einfach ist das nicht. Wie auch immer, er muss beerdigt werden. Also, lasst uns gehen. Da stehen ein Mann und eine Frau in der Tür zum Hof. Wo ihr seid? Halt! Sofort zurück! Wir haben nichts, womit wir den Toten beerdigen können. Wir brauchen eine Hacke. Sowas gibt's hier nicht. Lass ihn liegen, soll er halt verfaulen. Wenn wir ihn liegen lassen, wird er die Luft verpesten. Mir doch egal. Wohlbekommt's. Die Luft bleibt aber nicht stehen, wo sie ist. Sie wird zu euch rüberziehen. Da hat sie wohl recht, Sergeant. Maul halten! Hab den ganzen Kanister Ammoniak übers Blut geleert. Dem hast du ja eine anständige Ladung verpasst, Kumpel, wa? Das war eine Kleinigkeit. Eine halbe Stunde später verkündete der Lautsprecher, dass wir die Hacke im Hof abholen konnten. Ich habe sie selbst geholt. Mich vom Sergeanten per Zuruf leiten lassen. Das Grab auszuheben ist mühsam. Die Erde ist hart, festgestampft und voller Wurzeln. Wäre der Dieb dick? Sein Bauch würde rausschauen. Hungrig, wie wir alle sind, geht die Beerdigung fast über unsere Kräfte. Es ist dunkel. Schnell, lass uns das Essen abstellen und dann weg. Was sind das für Geräusche? Da. Da stehen Blinken. Scheiße. Und jetzt? Bleibt, wo ihr seid! Kein Schritt weiter! Scheiße, die sind überall! Scheiße, schieß doch! Die Blinden fallen. Sie fallen einer über den anderen. Und noch im Fallen treffen die Kugeln weiter die Körper. Alles unglaublich langsam. Ein Körper. Noch ein Körper. Es scheint, als würden sie nie aufhören zu stürzen. Am besten wäre es, die verhungern zu lassen. Mit dem Tier stirbt doch das Gift. Die Armee bedauert, dass sie mit Waffen gegen die Aufständischen vorgehen musste. Ab heute werden die Internierten ihr Essen außerhalb des Gebäudes abholen. Wir warnen sie jedoch vor Konsequenzen. Falls sie in irgendeiner Weise versuchen sollten, diesen Befehl zu missachten, wie dies soeben und auch schon gestern Abend geschehen ist. Es ist nicht unsere Schuld. Es ist nicht unsere Schuld. Blut. Überall Blut und Leichen. Und mittendrin das Essen. Hunger macht die Ängstlichen mutig und die Zögerlichen entschlossen. Ohne großes Aufsehen werden die Toten in die Einfriedung gebracht, die Kisten verteilt, ihr Inhalt verzehrt. Unfassbar, wie wir schon nach wenigen Tagen eine Dickfelligkeit an den Tag legen. Und schon am dritten Tag haben wir die zweite Beerdigung. Sie haben Kummer. Brauchen Sie etwas? Es ist nichts. Ich war nur plötzlich so traurig. Aber wenn Sie schon den Mut verlieren, dann gibt es wohl wirklich keine Rettung für uns. Es ist gut, dass wir noch weinen können. Manches Mal würden wir wohl sterben, könnten wir nicht weinen. Es gibt keine Rettung. Wer weiß. So wie die Blindheit gekommen ist, so geht sie vielleicht auch wieder. Es käme aber zu spät für die, die schon gestorben sind. Müssen wir nicht alle sterben? Ja. Aber getötet zu werden. Das waren die Umstände. Aber ich habe ihn auf dem Gewissen. Viel schlimmer haben die Soldaten gehandelt. Und sogar die können die beste aller Entschuldigungen anbringen. Angst. Was macht es schon, dass der arme Kerl mich angefasst hat? Er wäre jetzt noch am Leben. Und mein Körper hätte nicht mehr und nicht weniger als jetzt. Wo ist diese verfluchte Toilette? Dem Gestank nach muss sie doch hier sein. Oh, zum Ersticken. Hier. Himmel, was gibt es noch für viele Arten, zum Tier zu werden? Der ganze Boden voller Scheiße. Und das ist erst der Anfang. Ja, dabei habe ich noch jemanden, dem es nichts ausmacht, mich zu reinigen. Warum bekomme ich diese Hose nicht auf? Komm schon, komm schon. Jetzt ist es passiert. Wer hätte das gedacht, dass ich dir mal den Hintern abwischen würde? Lass diese Scherze. Das ist reine Verzweiflung, glaub mir. Ich will nur noch schlafen. Ja. Schlaf. Schlaf. Schlaf. Jetzt sind nur noch die beiden da drüben wach. Ja. Was mich bisher wohl geschont hat. Ja. Früher oder später werden wir uns alle einsauen. Werden wir alle stinken. Schweine, sie sind wie Schweine. Gib doch Frieden. Das sind keine Schweine. Ein blinder Mann und eine blinde Frau, die wahrscheinlich nie mehr als das voneinander erfahren werden. Schaut euch den kleinen Irrläufer an. Seine Jungs sind längst weg mit den Kisten und er robbt noch immer im Kreis. Am liebsten würde ich ihn einfach abknallen. So wie der Regierungskommandant gesagt hat. Das Problem der Blinden kann nur durch ihre physische Liquidierung gelöst werden. Genau. Ohne falsche Rücksichtnahme. Na komm schon, du kleiner Hosenscheißer. Willst du etwa da hocken bleiben? Na komm schon, hierher! Komm! Hierher, komm her! Los! Warum muss ich das sehen? 4 Busladungen Blinde, die Schafe zur Schlachtbank getrieben, blökend, zusammengepfercht. Fell an Fell, die schnaubend und stinkend hereindrängen. Rücken Sie rüber. Manche weinen, andere schreien vor Wut oder fluchen. Familien werden getrennt. Kinder suchen ihre Eltern, Frauen ihre Männer. Doktor, Ihre Frau... Die Infizierten, die schon interniert sind, verteidigen ihr Refugium mit Händen und Füßen. Jeder ist sich nur mehr selbst der Nächste. Sie ist draußen. Das Haus ist jetzt zum Bersten voll. Die meisten der Neuen kapitulieren schnell, setzen oder legen sich einfach dorthin, wo sie gerade stehen. Im Dreck, im Unrat, in Fäkalien. Eine einzige funktionierende Toilette für über 200 Menschen. Sie erleichtern sich da, wo sie gerade sind. Bestialischer Gestank. Kein Tier wird so gehalten. Küssen Sie mich. Gerne. Ich will in mein Bett. Herr Doktor. Es geschieht, was geschehen muss. Schon wieder muss ich ansehen, wie zwei sich lieben. Nur diesmal ist mein eigener Mann. Mich gekommen ist. Wieso? Ich wollte es doch auch. Ich muss zurück. Meine Frau kommt sicher gleich wieder. Bleib liegen. Ich weiß wirklich nicht, was über mich gekommen ist. Wenn du nichts sagst, kann ich es besser verstehen. Wie unglücklich wir doch sind. Ist schon gut. Ich wollte es doch auch. Der Herr Doktor hat keine Schuld. Sei still. Seien wir alle still. Es gibt Situationen, da sind Wörter nutzlos. Aber ich wollte. Ich könnte auch weinen. Alles mit Tränen sagen. Und müsste nicht sprechen, um verstanden zu werden. Lasst euch umarmen. Ich kann sehen. Ich wusste es. Ich weiß nicht, ob ich ganz sicher war. Aber ich glaube, ich wusste es. Es muss ein Geheimnis bleiben. Du darfst es niemandem sagen. Eher würde ich sterben, als sie zu hintergehen. Du solltest mich duzen. Nein, nein. Das kann ich nicht. Bleib noch ein bisschen liegen, wenn du möchtest. Draußen kommen schon die Nächsten. Jetzt wird alles noch schwieriger. Noch schwieriger? Wir haben überhaupt nur noch eine Chance zu überleben. Wenn wir schon nicht in der Lage sind, ganz wie Menschen zu leben, dann sollten wir wenigstens versuchen, nicht ganz wie Tiere zu leben. Achtung! Die Regierung bedauert. Gibt es hier ein Bett für mich? Ein alter Mann mit Augenklappe steht in der Tür. Und hat Glück mit seiner absurden Bitte. Ein einziges Bett ist noch frei. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dass darin jemand sehr gelitten hat. Ich würde es gerne nehmen. Und ich würde denjenigen, der sich gerade zu uns gesellt hat, gerne berühren. Aber natürlich. Kommen Sie. Kommen Sie in meine Richtung. Hier. Hier sind meine Hände. Wo? Wo? Hier. Sie treffen sich auf halbem Weg. Finger auf Finger. Wie zwei Ameisen, die sich durch die Bewegung der Fühler erkennen. Kein Zweifel. Sie sind der Letzte, der hier noch fährt. Was heißt das? Wer sind Sie? Ich war Ihr Augenarzt. Wir hatten einen Termin für Ihre Star-Operation geplant. Wer hätte das gedacht, Herr Doktor? Erinnern Sie sich an mich? Ich hatte eine dunkle Brille auf. Oh ja, ich erinnere mich gut. Sie sind sehr hübsch. Wann sind Sie erblindet? Gestern Abend. Und schon hat man Sie hergebracht. Die Angst da draußen ist so groß, dass die Leute nicht zögern werden, die Menschen umzubringen, wenn sie merken, dass sie erblindet sind. Wer ist denn noch da? Ich bin der Erste, der blind wurde. Ich kam rein, als sie alle im Wartezimmer saßen. Und ich habe meinen Mann in die Praxis gebracht. Mich kennen Sie noch nicht. Mein Mann hat Sie behandelt. Gleich am ersten Tag gab es hunderte von Fällen. Plötzlich das leuchtende Weiß. Kein Schmerz vorher, keiner danach. Am zweiten Tag hat die Zahl wieder abgenommen und die Regierung dachte, dass die Situation bei den derzeitigen Aussichten bald unter Kontrolle sein würde. Doch nichts dergleichen. Die Blindheit breitete sich aus. Und so wollte man Erblindete und Infizierte eine Zeit lang wegschließen, so wie uns hier in dieser Irrenanstalt. Dann sollten die Blinden zu Hause betreut werden. Doch die Familien wurden sehr schnell zu blinden Familien. Die Regierung reagierte wieder. Blinde wurden nicht mehr in Kirchen, Sporthallen oder in Lagerräumen interniert. Jetzt dachte man an Zeltlager. Anfangs gab es Helfer zum Betten machen, Wäsche waschen, Essen zubereiten. Doch die Ärmsten erblindeten sofort. Was blieb, ist die Schönheit dieser Gäste. Sonst nichts. Wie dem auch sei. Draußen funktioniert nichts mehr. Ich muss etwas gegen diesen Horror unternehmen. Ich halte das nicht länger aus. So zu tun, als würde ich nichts sehen. Tu, was du für richtig hältst. Aber denk an die Folgen. Sie werden eine Sklavin aus dir machen. Ein Mädchen für alles. Waschen, füttern, Betten führen, säubern. Dieses ständige Kämpfen der Blinden macht mich verrückt. Kämpfen war mehr oder weniger immer eine Form von Blindheit. Das ist etwas anderes. Vergiss nicht, was die hier sind. Blinde, einfach Blinde. Ohne Wenn und Aber. Die mildtätige, pittoreske Welt der lieben Blinden, die wir kannten, die gibt's nicht mehr. Jetzt haben wir eine harte, grausame und unerbittliche Herrschaft der Blinden. Sie haben mich das Essen nicht mitnehmen lassen. Bitte? Was ist passiert? Wer? Die Soldaten? Nein, die Blinden. Welche Blinden? Wir sind doch hier alle blind. Ich weiß nicht, aber ich glaube, sie gehören zu denen, die als Letzte gekommen sind. Sie haben gesagt, damit ist jetzt Schluss. Ab heute muss jeder, der essen will, bezahlen. Lasst uns fordern, was uns gehört. Das wird nicht einfach sein, es sind viele. Und das Schlimmste ist, sie sind bewaffnet. Um Gottes Willen, womit? Zumindest haben sie Stöcke. Mir tut jetzt noch der Arm weh von dem Schlag. Versuchen wir, das im Guten zu klären. Wir beide gehen zusammen und reden mit diesen Leuten. Da muss es ein Missverständnis geben. Gut, ich komme mit. Aber ich bezweifle, dass wir sie überzeugen können. Ich begleite euch. Um die Kisten steht ein Kreis von Blinden. Mit Stöcken und Eisenstangen bewaffnet. So halten sie sich die hungrigen Mäuler vom Hals. Wir verlangen das Essen. Wir haben ein Recht auf Brot. Ja. Was für eine Schweinerei ist das? Los! Ruhe! Alle miteinander Ruhe! Und wenn es jemand wagt zu sprechen, dann schieße ich sofort, egal wen es trifft. Und beklagt euch hinterher nicht. Wir werden ab jetzt über das Essen bestimmen. Und es soll niemand auf die Idee kommen, das Essen selbst zu holen. Wir werden Wachen aufstellen. Und gegen meine Anweisung zu verstoßen, wird Konsequenzen haben. Das Essen wird verkauft. Wer essen will, muss zahlen. Wie denn? Wir haben kein Geld. Wie sollen wir bezahlen? Ich habe gesagt, ihr sollt euer Maul halten. Aber jemand muss doch sprechen. Wir müssen doch wissen, wie wir vorgehen sollen. Wo wir das Essen holen sollen. Ob wir alle zusammengehen oder einer nach dem anderen. Du bist wohl besonders schlau, hä? Könnte ich dich sehen, hättest du schon eine Kugel im Bauch und wir ein Maul weniger zu stopfen. Geht ihr zurück. Und wenn wir das Essen haben, dann lassen wir euch wissen, was ihr zu tun habt. Was wird uns ein Kaffee kosten? Oder ein Keks? Jeder Saal wird zwei Verantwortliche wählen, die Geld, Juwelen, Ringe, Armbänder, Ohrringe oder Uhren einsammeln und sie zu uns bringen. Aber täuscht uns nicht. Denn wenn wir glauben, dass ihr nicht genug abgegeben habt, werdet ihr einfach nicht zu essen kriegen und auf Banknoten und Brillanten rumknabbern. Und jetzt geht! Und bezahlen wir für das jeweilige Essen oder im Voraus? Verdammt! Bringt am besten alles auf einmal rüber und wir werden sehen, wie viel Essen ihr damit verdient. Und du? Deine Stimme werde ich nicht vergessen. Und ich nicht dein Gesicht? Dem Einsammeln gingen zähe Diskussionen voraus. Entweder sollen alle geben oder keiner. Wer nicht bezahlen will, soll auch nicht essen. Wir geben alle und wir geben alles. Und so war es dann auch. Mein Mann und der erste Blinde wurden zu den Verantwortlichen gewählt. Und sie sammelten auch das Hab und Gut ein. Das Einzige, was ich zurückhielt, war eine große, lange Schere, die ich an einen Nagel über meinem Bett hängte. Warum? Ich wusste nicht einmal, dass ich sie eingesteckt hatte. Laufen Sie schon. Ich will hinterhergehen. Was machen die nur mit uns, Doktor? Ich weiß es nicht. Es reicht nicht, dass wir blind sind. Jetzt sind wir auch noch in den Fängen von Dieben. Unerträglich ist es, seit wir hier sind. Und trotzdem halten wir es aus. Sehr optimistisch. Nein, nein. Ich kann mir nur nichts Schlimmeres vorstellen, als das, was wir hier durchmachen. Ich habe den Verdacht, dass dem Bösen, dem Übel, keine Grenzen gesetzt sind. Ah, na, da schauen wir mal, was uns der erste Saal so alles bringt. Schreib. Schreib. Was heißt das? Schreib. Gibt es hier jemanden, der sehen kann? Mein Gott. Eine Pistole. Und? Ein Spion. Dann sind wir ihnen wirklich ausgeliefert. Es geht doch nichts über ehrliche Menschen. Gebt ihnen drei Kisten. Drei? Das ist nicht genug. Wir hatten schon vier Kisten, als das Essen nur für uns war. Ich werde jedes Mal, wenn du reklamierst, eine Kiste wegnehmen lassen. Und jetzt hau ab. Nimm die hier mit und danke Gott, dass du überhaupt noch was kriegst. Ich werde nie mehr eine solche Gelegenheit haben. Wovon sprechen Sie? Seine Pistole. Sie war in meinem Nacken. Ich hätte sie ihm aus der Hand reißen können. Sehr riskant, ne? Ich wusste, wo die Pistole war, aber er wusste nicht, wo meine Hände waren. Trotzdem, in diesem Moment war er der Blindere von uns beiden. Wo kommst du her? Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich war im Saal der Diebe. Bist du wahnsinnig? Wieso? Die fühlen sich doch in Sicherheit. Ich glaube es nicht, dieses Risiko. Ich musste rauskriegen, wer dieser Schreiber ist. Und? Er kann nicht sehen. Obwohl, unter den Erblindeten ist er wohl noch der Sehendste. Bitte? Ein echter Blinder. Was du gehört hast, war die Maschine, mit der er schreibt. Und die anderen? Wie viele? Ungefähr 20. 20. Irgendetwas muss hier passieren. Was wären wir nur ohne deine Augen? Genauso blind. Was soll passieren? Wir haben Hunger, aber die haben die Waffe. So einfach ist das. Friss oder stirb. Wenn wir leben wollen, müssen wir essen. Und wenn wir essen wollen, müssen wir zahlen. Die Frage ist nur, wie viel Essen sie uns für all unser Hab und Gut geben werden. Was soll passieren? Die Mutigen, die gestern protestierten, wurden hemmungslos mit Knüppeln vertrieben. Und zur Strafe muss nun ihr ganzer Saal 3 Tage fasten. Die Gauner wollen unsere Frauen! Wenn wir keine Frauen hinschicken, gibt's nichts mehr zu essen. Was? Ich bin nicht bereit, das Essen für Männer anderer Frauen mit dem zu bezahlen, was ich zwischen den Beinen habe. Ich bin Frau genug, dahin zu gehen, aber was ich damit verdiene, ist meins. Und wenn es mir gefällt, bleibe ich bei denen, dann sind wir wenigstens Bett und Tisch sicher. Ach ja, wirklich? Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass du alleine die sexuelle Wucht von 20 enthemmten Kerlen über dich ergehen lassen wirst? Für diese Arbeit sollten sich wirklich freiwillige Frauen melden. Ihr ekligen Schweine! Mit eigenem Antrieb geht immer alles ja, besser als unser Zwang. Zuhälter, was wollt ihr? Wir sind eure Frauen! Unwillig macht schlechte Arbeit! Und was würdet ihr tun, wenn sie nun Männer verlangten? Na? Was würdet so ihr tun? So kommen wir nicht weiter. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder wir Frauen gehen alle und sind gefügig, oder wir hungern. Alle. Richtig. Und ich gehe. Ich gehe auch. Ich komme mit. Du wirst dich auf gar keinen Fall dieser Schande unterwerfen und deinen Körper einem Unbekannten im Austausch für was auch immer hingeben. Moment mal. Würde hat keinen Preis. Und wenn ein Mensch beginnt, in diesen Dingen nachzugeben, dann verliert er insgesamt den Sinn seines Lebens. Der da wäre? Hungrig? Bis zu den Ohren im Dreck von Läusen zerfressen, von Wanzen zerbissen? Mit Flohstichen übersät? Ich habe es auch nicht gern, dass meine Frau geht. Jeder nach seiner Moral. Ich habe nicht die Absicht, meine Meinung zu ändern. Gut. Angenommen, wir werden euch ernähren. Dann möchte ich nur wissen, wie ihr euch fühlt mit eurer Würde danach und wie euch das Brot schmeckt, das wir bringen. Ich bin so viel wie die anderen. Ich gehe. Du tust nur das, was ich sage. Aber spiel dich nicht als Autorität auf. Das gilt hier nicht. Du bist so blind wie ich. Es ist unanständig. Es liegt an dir. Ob du unanständig bist. Also isst du ab heute nichts mehr. Das Thema war beendet. Doch als sei das Bevorstehende, das Unvorstellbare, Nährboden für ein bisschen reine Liebe, in dieser finsteren Zeit, die so ungelenkt, so sprunghaft und verzweifelt wahllos ist, legt sich die junge Frau mit der Sonnenbrille zu dem Alten mit der Augenklappe, der sie wie einen Sommerregen empfängt. Also, wie viele Weiber seid ihr? 7. Dann werdet ihr heute Nacht ganz schön arbeiten müssen. Das heißt, wenn ihr morgen essen und eure Männer füttern wollt. Ihr Schweine. 3 Männer für jede Frau. Das schafft ihr doch mit links, oder? Aber wenn eine von euch Blutungen hat, die wollen wir nicht. Die sparen wir uns fürs nächste Mal auf. Keiner hat Blutungen. Dann macht euch bereit und kommt. Wir haben den Eingang zu unserem Saal mit Betten versperrt. Ruft uns und wartet dort. Ich werde dem Ersten, der sich mir nähert, ins Gesicht kotzen. Barfuß. Ich gehe vor. Die Hand auf der Schulter der Vorangehenden. So gehen wir, wie zum Schafott. Hinter mir die junge Frau mit der Sonnenbrille. Dahinter die Frau des ersten Blinden und dann die anderen 4. Eine groteske Reihe übelriechender Frauen. Wann haben wir uns zuletzt gewaschen? In schmutziger, zerlumpter Kleidung. Unglaublich, dass die animalische Kraft des Geschlechts so mächtig ist und sogar den Geruchssinn erblinden lässt. Sie umringen uns, betatschen uns, fassen uns zwischen die Beine, an die Brüste, lecken uns ab, ziehen uns an den Haaren, kneifen unsere Hintern. Hey! Ihr wisst, bin ich der Erste, der hier aussucht. Wir müssen uns in einer Reihe aufstellen. Fleischbeschau. Na, dann lasst mal sehen. Du taugst nix, Notte. Und du? Hast du wohl gedacht, weil ich dich nicht sehe, kannst du mich bespucken? Er inspiziert uns alle. In Ruhe. Eine nach der anderen. Jetzt mich. Das ist eine von den Reifen. Aber sicher ein Prachtweib. Jetzt betatscht er die junge Frau mit der Sonnenbrille. So ein gutes Stück hätte ich nicht erwartet. Ich nehme die beiden für mich. Wenn ich mit ihnen fertig bin, gebe ich sie an euch weiter. Er nimmt uns beide mit auf sein Bett. Ich muss mich setzen. Zusehen, wie der Anführer sich an der Frau mit der Sonnenbrille vergeht. Er zerreißt ihr den Rock, die Unterhose. Er lässt seine Hose herunter. Der Wahnsinn beginnt. Es dämmert. Jetzt erst lassen sie uns ziehen. Bis zum nächsten Mal. Miezen, Nutten, Huren, Schnecken. Bereitet euch schon mal auf die nächste Sitzung vor. Stumm. Blind. Schweigsam. Hand in Hand. Stolpern den Gang entlang. Eine von uns sackt in sich zusammen, als hätte man ihr die Beine mit einem Stock weggeschlagen. Ihr Herz verkrampft. Wir wecken sie nicht auf. Sie ist tot. Wir heben sie auf. Willenloser Körper. Beine blutig. Bauch geschunden. Brüste entblößt, Schulter zerbissen, Schenkel vom Samen so vieler besudelt, Abbild unser aller Körper, mit einem Unterschied. Wir sind im Augenblick noch am Leben. Was ist mit ihr? Sie ist tot. Was haben Sie euch doch nur getan? Sie ist gestorben, ganz einfach. Aber woran? Das ist unwichtig. Sie ist gestorben, fertig. Und wir sind nicht mehr dieselben Frauen, die diesen Raum verlassen haben. Aber... Geht das Essen holen. Ich brauche Wasser. Will die Tote waschen. Will mich waschen. finde einen klemmenden Wasserhahn mit einem kleinen Rinnsal stinkender Brühe. Öffne den Hahn mit Gewalt. Eine Fontäne schießt heraus. Fülle eine Plastiktüte damit. Renne zurück in den Saal. Wir waschen die Tote. Wir waschen uns gegenseitig. Wir waschen uns selbst. Sie haben Blut geleckt. Schon am nächsten Tag sind die 15 Frauen des zweiten Saals dran. Sie wissen, was sie erwartet. Unsere Qualen von gestern sind für niemanden mehr ein Geheimnis. Sie gehen los. Keine bemerkt, dass ich mich einreihe. Die Schere in der Hand. Diesmal kommen sie sofort zur Sache. Sex wollen sie. Demütigen. Sonst nichts. Der Anführer liegt wieder auf seinem Bett. Eine Frau tut, was ich gestern tun musste. Er hat vor Lust seinen Kopf nach hinten gestreckt. Sein Hals liegt völlig frei. Ich stelle mich hinter ihm auf und warte. Geduldig. Er kommt. Und ich stoße ihm die Schere mit aller Macht in den Hals. Drehe sie. Treibe sie durch die Knorpel und Membranen. Bohre sie weiter bis zu den Halswirbeln. Im Moment seiner höchsten Lust schießt sein Blut. Alles voller Blut! Er ist alles voller Blut! Sag nichts, ich habe ihn umgebracht. Komm mit mir, schnell. Er ist tot. Meine Güte, er ist tot, er ist tot. Ich laufe von einer Frau zur nächsten. Flüstere ihnen. Sammle sie. Gehe den jetzt Kopflosen aus dem Weg. Er hat einen riesigen Schnitt durch die Gurgel. Der Schreiber, der echte Blinde, wühlt nach dem Revolver und findet ihn samt Patron. Ihr Huren! Denkt daran, was ich gestern gesagt habe. Ich würde sein Gesicht nicht vergessen. Und heute merkt euch, was ich jetzt sage. Auch eure Gesichter werde ich nicht vergessen. Das wirst du mir büßen. Du und deine Freundinnen und eure Hurenböcke von Männern. Was weißt du schon, was ich bin und woher ich komme? Die Stimme trügt nicht. Du brauchst nur ein Wort neben mir zu sprechen und du bist tot. Das hat der andere auch gesagt. Da hast du ihn. Ab heute ist Schluss mit Essen. Und wenn ihr herkommt und die drei Löcher, mit denen ihr geboren seid, auf dem Tablett anbietet. Für jeden Tag, den wir euretwegen kein Essen haben, wird einer von euch hier sterben. Das wird dir nicht gelingen. Ihr braucht nur einen Fuß vor diese Tür hier zu setzen. Probiert es ruhig. Und ab heute werden wir das Essen abholen. Du Fotze! Du hast mich nicht erwischt. Und pass auf, wenn deine Munition zu Ende ist, dann wird es hier sicher noch andere geben, die gerne Anführer sein wollen. Wo warst du bloß? Drüben. Stimmt es, dass einer der Schufte umgebracht wurde? Ja. Was ist passiert? Ich habe ihn getötet. Warum? Jemand musste es tun. Und... Aber warum gerade du? Es gab niemand anderen. Und jetzt? Jetzt sind wir frei. Frei? Ihr Anführer ist tot. Sie wissen... Was sie erwartet, wenn sie uns noch einmal missbrauchen. Es wird einen Kampf geben. Regelrecht Krieg. Blinde sind immer im Krieg. Würdest du wieder töten? Wenn es sein muss. etwas essen. Wir werden es selbst holen. Ich glaube nicht, dass sie wagen, bis hierher zu kommen. Wir hätten uns schon viel früher widersetzen müssen. Ja, eben. Aber da hatten wir Angst. Psst. Irgendwer ist hier wach. Deine Ohren werden immer besser. Deine Augen auch. Heb doch mal die Decke und sieh nach. Eine alte Frau, die irgendetwas sucht. Jetzt steckt sie etwas in ihre Tasche. Vielleicht hat sie sich an etwas erinnert, was sie vor den Schuften gerettet hat. Ja, aber trotzdem tut sie irgendwie seltsam. Seltsam? Sie ist rausgegangen. Sie ist blind. Was soll sie vorhaben? Egal. Ich werde ihr nachgehen. Du siehst Gespenster. Das tue ich. Ja. Tag ein, Tag aus. Die Alte geht den Gang entlang, dicht an der Tür des ersten Saals vorbei. Niemand bemerkt sie. Ihr Ziel scheint ganz am Ende des Korridors zu liegen. Jetzt steht sie vor den Betten, die den Eingang versperren. Sie kniet sich, zieht die Decken unter den Matratzen raus. Sie steht auf und macht dasselbe bei den Betten darüber. Jetzt nestelt sie in ihrer Tasche, holt ein Feuerzeug heraus. Um Gottes Willen. Sie steckt die Betten in Brand. Sie ist wahnsinnig. Jetzt kriecht sie noch unter das erste Bett und zündet es von unten an. Wenn sie nicht aufpasst, wird sie noch selbst verbrennen. Ihre Haare flackern schon. Sie steht selbst in Flammen. Und schon schmeißen die Männer die getürmten Betten um. Wollen raus. Das Feuer greift immer weiter um sich. Ich muss zurück. Die anderen warnen. Oh, um Himmels Willen, ist ihre Frau! Ich weiß es nicht! Schnell! Schnell, wir müssen hier raus! Bald, bald steht das ganze Haus in Flammen! Aber wo sollen wir denn hin? Wir müssen raus! Wir müssen hier raus! Raus in den Hof! Aber das sind die Soldaten! Lieber sterbe ich durch einen Schuss als im Feuer! Durch ein Meer von panischen Blinden gehen wir Richtung Ausgang. Die Angst der Blinden davor, durch dieses Tor zu gehen, scheint größer als die vor den Flammen. Lasst mich durch! Macht ein bisschen Platz, schnell! Lasst mich ans Tor! Ich werde mit den Soldaten sprechen. Sie können uns nicht so sterben lassen. Sie stehen so eng. Ich kann kaum die Hand des Alten festhalten. Die Hitze wird immer unerträglicher. Sergeant! Wir kommen jetzt raus! Wir verbrennen gleich! Bitte! Bei eurem Seelenfrieden lasst uns hinaus! Bitte nicht schießen! Vom Militär kommt keine Antwort. Nichts bewegt sich. Die Scheinwerfer sind aus. Ja, die Soldaten sind weg. Oder man hat sie weggebracht, weil sie auch blind sind. Die Soldaten sind weg. Wir sind frei. Wir können raus. Was ein Irrsinn. Und nun? Wie sollen wir uns hier draußen nur orientieren? Erst jetzt sind wir wirklich blind. Hör zu. Lasst mich etwas sagen. Wir werden hier jämmerlich krepieren. Wie sollen wir je wieder was zu essen finden? Lasst sie doch aussprechen. Bitte. Das Gegenteil ist der Fall. Bitte? Ich kann sehen. Was? Seit wann? Ich bin nie blind gewesen. Warum haben Sie das nur verschwiegen? Weil sie sonst wohl schon nicht mehr leben würde. Ich wollte es wieder und wieder sagen, aber... Sie haben uns nicht getraut. Und jetzt sollen wir Ihnen unser Leben anvertrauen, richtig? Hören Sie auf damit. Aber oder wer, glauben Sie, hat den Anführer der Diebe getötet? Das kann ich nicht glauben. Sie, die Sie so sanft sind. Es musste sein. Lasst uns aufhören damit. Wir müssen schnellstens hier weg. Ja, wir brauchen ein Dach über dem Kopf und dringend etwas zu essen. Also nehmen wir uns an den Händen. Ich gehe voraus und im Gänsemarsch folgen die anderen. Die Straßen sind verlassen, vielleicht weil es regnet. Vielleicht weil es noch sehr früh ist. Ich lasse die fünf in einem Ladeneingang. Ich werde jetzt was zu essen suchen. Und rührt euch nicht von der Stelle, sonst finde ich euch nie mehr. Alles normale Leben scheint vernichtet. Verbeulte und ausgebrannte Autos überall. Zerstörte Fensterscheiben. Geplünderte Läden. Müllberge auf den Straßen. Das ist ein leerstehender Laden. Das sollte passen für den Anfang. Schnell! Fasst euch an den Händen! Ich habe einen Unterschlupf gefunden. Wir müssen uns beeilen, sonst wird er wieder besetzt. Ich werde jetzt Essen besorgen. Blinde laufen wir auf einer Ameisenstraße die Häuserwände entlang. Immer einen Arm nach vorn gestreckt. Wie Fühler. Und trotzdem stoßen sie ständig zusammen. Was wären wir jetzt ohne meine Augen? Jetzt bin ich wohl länger auf mich allein gestellt. Ob ich je wieder zurückfinde? Na, endlich ein Laden, dessen Tür nicht verrammelt ist. Und trotzdem auf dem Boden schlafen bestimmt 10 Blinde. Zwischen umgestürzten Regalen, Bergen von Müll, zerbrochenem Glas. So ein Laden muss doch ein Lager haben. Ich bin drin. Keiner ist aufgewacht. Ist dieses verfluchte Lager? Warum sie die Treppe zum Keller nicht entdeckt haben? Wenn es nur nicht so finster wäre, wie ein tiefer, schwarzer Schlund. Egal. Los. Regale. Wenn es jetzt bloß noch Licht gäbe, stockduster ist es hier. Wie soll ich nur wissen, was ich mitnehmen soll? Ich kann nur ertasten, was in den Regalen ist. Das erste Mal, dass ich mich blind fühle. Da! Das waren Streichhölzer. Wo sind sie denn nur? Geschickte Himmel, da! Volle Regale. Sogar Plastiktüten gibt es hier. Am besten nur Essen in Dosen. Das verdirbt nicht so schnell. So. Das sollte erst mal reichen. Dann gab es das letzte Mal Wurst. Das war nötig. Und jetzt nichts wie raus hier. Verdammt. Dumm. Die Blinden da oben können mich vielleicht nicht sehen. Aber die Wurst werden sie riechen können wie hungrige Hunde. Wer hat ihr Wurst gegessen? Jetzt heißt es rennen. Wo kommt dieser Hund her? Der hat mir die Tränen geleckt. Als ich nicht mehr weiter wusste und mich verlaufen hatte. Er ist einfach mitgekommen, als ich wieder los bin. Erzähl, wie ist es in der Stadt? Nichts ist mehr, wie es war. Zum Beispiel laufen bei Regen Unmengen Blinde mit in Richtung Himmel geöffnetem Mund herum, in den Händen Töpfe und Krüge, um Wasser aufzufangen. Es ist alles krank und völlig absurd. Wir wollen in unsere Wohnungen zurück. Niemand weiß, ob die noch frei sind. Was meinen Sie? Viele Wohnungen sind einfach in Beschlag genommen von Blinden, die ihre eigenen vier Wände nicht mehr finden konnten. Lasst uns einfach nachschauen und dort, wo Platz für uns alle ist, da bleiben wir. Was willst du jetzt tun? hierbleiben und hoffen, dass meine Eltern zurückkommen. Alleine? Und blind? Daran werde ich mich wohl gewöhnen müssen. Komm mit mir. Komm mit in unsere Wohnung. Und die anderen? Was für dich gilt, gilt auch für sie. Aber ich will vor allem dich. Warum? Vielleicht, weil du wie eine Schwester für mich geworden bist. Vielleicht auch, weil mein Mann mit dir geschlafen hat. Vergib mir. Das ist kein Vergehen, das eine Vergebung bedarf. Danke. Lass uns mit den anderen beraten, was wir tun, ja? Gut. Hört mal. Wir sind an einem Punkt, an dem wir entscheiden müssen, was wir tun sollen. Es sind alle blind. Zumindest haben sich alle, die ich gesehen habe, so verhalten. Es gibt keinen Strom, kein Wasser, keinerlei Versorgung. Es herrscht Chaos. Wenn es eine Regierung gibt, dann ist es eine Regierung von Blinden, die Blinde regieren wollen. Sprich, nichts maßt sich an, nichts zu organisieren. Was wollen wir also tun? Wenn es so ist, wie du sagst, dann gibt es keine Zukunft mehr. Wir kehren zurück zur primitiven Horde. Aber wir haben doch dich. Eine Königin mit Augen in einem Land der Blinden. Ich bin keine Königin, nein. Ich bin nur die, die geboren wurde, um den Horror zu sehen. Aber... Nichts aber. Ihr fühlt ihn. Ich fühle und ich sehe ihn. Lasst uns alle zusammenbleiben. Gehen wir in unsere Wohnung. Wenn sie frei ist, haben wir alle Platz genug, einigermaßen menschenwürdig zu leben. Und so ist es. Unsere Wohnung ist unberührt. Wir richten uns hier ein. Wir essen am Tisch. Wir trinken aus Gläsern. Wir schlafen in Betten. Ich lese vor. Wir machen regelmäßige Versorgungstouren. Es könnte fast normal sein. Doch gehe ich auf den Balkon, unser aller Klo, dann sehe ich da kein einziges schwaches Licht. Nicht einmal einen ohnmächtigen Reflex auf den Fassaden. Was dort liegt, ist keine Stadt. Es ist eine riesige Masse aus Asphalt, die sich beim Schmelzen selbst zu Formen von Gebäuden, Dächern und Schornsteinen gegossen hat. Alles tot, alles erloschen. Und dennoch, jeder von uns will dort die Plätze seiner Vergangenheit aufsuchen. Der erste Blinde und seine Frau in ihrer Wohnung haben ein Schriftsteller und seine Familie Quartier genommen. Die junge Frau, ihre Eltern bleiben weiterhin verschollen. Und auch mein Mann. Danke, dass du mich hergebracht hast. Und? Wie fühlst du dich in deiner Praxis? Es ist der Ort, wo ich früher Wunder vollbringen konnte. Heute ist das einzige Wunder, das wir vollbringen können, weiterzuleben. Und die Zerbrechlichkeit des Lebens in Schutz nehmen. So, als sei das Leben selbst blind. Vielleicht weiß das Leben ja wirklich nicht, wohin. Hat sich uns überlassen, nachdem es uns mit Intelligenz versehen hat. Und bis hierher haben wir es geführt. Du sprichst, als seist du auch blind. In gewisser Weise bin ich's wohl. Durch eure Blindheit. Ich fürchte, du bist wie der Zeuge auf der Suche nach einem Tribunal. Denn ich weiß, wer ihn dorthin zitiert hat und auch nicht weiß, was er dort aussagen soll. Die Zeit geht zu Ende. Fäulnis breitet sich aus. Krankheiten finden Tür und Tor offen. Das Wasser versiegt, das Essen ist zu Gift geworden. Das wäre meine erste Aussage. Und die zweite? Öffnen wir die Augen. Das können wir nicht. Wir sind blind. eine große Wahrheit ist, dass der ärgste Blinde jener war, der nicht sehen wollte. Aber ich will sehen. Deshalb wirst du nicht sehen können. Der einzige Unterschied wäre, dass du nicht mehr die ärgste Blinde wärst. Lasst uns gehen. Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Jetzt werden wir Wasser haben. Hoffentlich hört dieser Regen nicht so schnell wieder auf. Während ich die Wäsche wasche, wäscht mich der Himmel. Wie gut dieser Regen tut. Oh. Hallo? Ich bin's. Komm, komm in den Regen. Ich bin auch da. Schön. Helft mir, die Wäsche zu waschen. Aber wie? Zieht euch erstmal aus. Je weniger wir zum Trocknen haben, umso besser. Wir werden tun, was wir können. Ja, und ich bringe es dann zu Ende. Wir sind die einzige Frau auf der Welt mit 2 Augen und 6 Händen. Kommt! Lasst uns gegenseitig waschen. Das wird schön sein. Auf dem Weg zu dem Laden mit dem Lager auf der Suche nach Essen stehen Blinde und lauschen Reden anderer Blinder, die das Ende der Welt verkünden. Die rettende Buße, Vision vom 7. Tag, die Ankunft des Engels, die kosmische Kollision, das Verlöschen der Sonne, den Geist des Stammes oder der Arroganz des Stammwaldern des Tigers, die Kraft des Zeichens, die Disziplin des Windes, den Duft des Mondes, Forderung der Finsternis, Kraft des Fluches, die Spuren der Perse, die Kreuzigung der Rosen, die Reinheit der Nymphe, das Blut des schwarzen Katers, geschlafene Schatten, der Aufruhr der Gezeiten, die schmerzlose Kastration, die garliche Tätowierung, schwachbeschädigte Blindheit, das Denken schleicht hin, kurze, schmerzlose Verzweiflung regiert immer mehr. Liegen immer mehr Tote auf den Wegen als sonst. Unsere Widerstandskraft geht zu Ende. Die Zeit läuft ab. Alle sitzen da und hören zu. Wenigstens kann der Geist nicht gegen einen Mangel an Nahrung protestieren. Nur führt die Schwäche des Körpers leider manchmal dazu, dass der Geist abschweift. Nicht aus Mangel an intellektuellem Interesse, nein, weil das Hirn in eine Art Dämmerzustand hinübergleitet, wie ein Tier, das sich anschickt zu überwintern. Manche Welt. Dann schlägt sie sicher wieder das Buch zu, wenn zu viele eingeschlafen sind. Das Weiß ist weg. Heißt es, wenn man schläft, wird es dunkel? Das wird wohl niemand je beantworten. Es kann ja niemand gleichzeitig schlafen und wachen. Aber ich schlafe ja gar nicht. Ich höre sie doch vorlesen. Ob ich... Ich bin blind. Lass gut sein. Wir sind doch alle blind. Aber das Weiß hinter meinen Lidern ist verschwunden. Jetzt ist alles schwarz. Ich dachte, ich sei eingeschlafen. Bin ich aber nicht. Das solltest du aber. Schlafen. Flucht nochmal, hab ich Angst, die Augen aufzumachen. Schlaf. Ich sehe. Was? Ich sehe. Ich sehe. Doktor, ich sehe. Können Sie auch gut sehen? Keine Spur von Weiß. Nein. Und schon machen Sie Pläne. Wir gehen dahin. Wir gehen dorthin. Und tatsächlich. Nach und nach fangen alle wieder an zu sehen. Als hätte das Weiß nie existiert. Von überall her schreit es. Ich sehe. Nicht nur bei uns. Im Haus. Auf der Straße. Im nächsten Block. Überall werden aus Blinden Sehende. Nein, die Stadt da unten ist immer noch da. Die Stadt der Blinden von José Saramago. Aus dem Portugiesischen von Rai Güde Mertin. Es sprachen die Sehende Bettina Engelhardt, der Augenarzt Matthias Hase, die junge Frau Nina Weniger, der erste Blinde Christian Redl, die Frau des ersten Blinden Leslie Morton, der Dieb Peter Lohmeier, der Alte Wolf-Dietrich Sprenger, der Chef der Diebe Jens Wawritschek, der Schreiber Andreas Grotgar, der Sergeant Dietmar Müß, die Lautsprecherstimme Konstantin Graudus sowie Studierende der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Technische Realisation Christian Kühnke und Christina Ocker. Regieassistenz Sabine Stein. Hörspielfassung und Regie Alexander Schumacher. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2001. Redaktion und Dramaturgie Henning Rademacher.